Sonett 23 aus die Sonette an Erd von Anton Wildgans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett 23. Ich bin den ganzen Tag im Gras gelegen und hab bereut, was mir die Nacht getan. Dies war der Faun in mir, das war nicht Pan. Es ist viel Stein und Kot auf Gottes Wegen. Und gerade die, die sein am liebsten pflegen, finden nur allgemach zu ihm hinan. Doch heut sah mich die Sonne gütig an, mit ihren Strahlen reinigendem Segen. Und aus der Erde duftigem Berühren strömte ein neues, selig in mich ein. Ich gab dir einen Namen, süß wie Wein. Der Wein hat nur vermocht, mich aufzuschüren. Ich aber rief dich an, mich stark zu führen, aus trübem Dust mitten in mich hinein. Ende von Sonett 23.